Die Verwendung von sozialen Netzwerken für die dienstliche Verarbeitung, sie sei generell verboten. So ließ das Kultusministerium Baden-Württembergs seine Lehrer in einer Handreichung wissen. Einfacher ausgedrückt, kein Facebook-Kontakt zwischen Schülern und Lehrern. Das Presseecho auf diese Verlautbarung war gewaltig und nicht ohne Häme. Und so wurde in der heute anberaumten Pressekonferenz im Kultusministerium die Tagesordnung aktuell umgestaltet. Michael Brandt berichtet. Eigentlich wollte Kultusminister Andreas Stoch, SPD, auf der Pressekonferenz heute über regionale Schulentwicklung reden. Aber tatsächlich ging es zunächst mal um dieses Thema. Also zunächst mal habe ich zur Kenntnis genommen, dass ich heute Verlierer des Tages bin. Meint zumindest die Bild-Zeitung. Es geht um eine sogenannte Handreichung, die das baden-württembergische Kultusministerium verschickt hat und in der Lehrer verboten wird, soziale Netzwerke wie Facebook, Google+, StudiVZ oder Twitter dienstlich zu nutzen. Es ist noch kein Shitstorm, der wegen dieser Handreichung über den Minister hereingebrochen ist, aber ein ordentliches Presseecho, das von einem gewissen Unverständnis bestimmt ist. Stoch allerdings verweist darauf: Das Thema fällt nicht vom Himmel. Das Thema treibt insbesondere den Datenschutzbeauftragten des Landes bereits seit einiger Zeit um. Jörg Klingbeil, der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, hatte in der Tat darauf hingewiesen, dass Schulen, was den Datenschutz angeht, ein Notstandsgebiet seien. Und so habe man sich entschlossen, noch einmal klar herauszustellen, was mit dem heutigen Datenschutzrecht möglich sei und was unmöglich. Unmöglich sei zum Beispiel: Der Datenschutzbeauftragte hat auch bereits in einem Schreiben von Anfang dieses Jahres kritisiert, dass zum Beispiel manche Lehrer ihre Hausaufgaben über Facebook an ihre Schüler übermitteln. Dadurch zwinge ich natürlich Schüler, dieses Medium auch zu nutzen, die das vielleicht gar nicht wollen oder deren Eltern das nicht wollen. Das ist problematisch. Und ein weiteres, in den Augen des Ministers noch deutlicheres Beispiel: Wenn auf Basis dieser Medien dann mit personenrelevanten Daten gearbeitet wird, also ich sage jetzt mal mit Zensuren oder Ähnlichem. Darüber hinaus sei auch sonst der dienstliche Kontakt zwischen Lehrern und Schülern über Facebook nicht in Ordnung. Denn die Server von Facebook stünden außerhalb der EU und folglich könne man nicht kontrollieren, ob sie sich an deutsche oder europäische Richtlinien zum Datenschutz halten. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die dienstliche Kommunikation auch mit Schülern möglich sei, wenn sie über regionale Netzwerke erfolge, wie zum Beispiel das regionale Netzwerk Quick in der Umgebung von Stuttgart. Für Stoch ist die Handreichung also nicht mehr als eine Verdeutlichung von Datenschutzregeln, die ohnehin schon bestehen, die aber in Schulen oft nicht eingehalten wurden. Es sei indes keine, wie er sagte, Kontrolloffensive an Schulen geplant. Wenn aus Sicht der Eltern oder aus Sicht eines am Schulleben Beteiligten Kritik an uns herangetragen wird, dann werden wir Sachverhalte zu prüfen haben. Aber dass wir jetzt da eine Kontrolloffensive starten würden, das ist nicht geplant. Durchaus Unterstützung für die Handreichung kommt von der Lehrergewerkschaft GEW. Sie verweist insbesondere darauf, dass Schüler nicht gezwungen werden sollten, Facebook zu nutzen, um beispielsweise Hausaufgaben machen zu können. Und dennoch gilt für den Kultusminister heute: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Er hat von der Bildschlagzeile heute so erfahren: Mir wurde es heute Morgen schon nicht gepostet, sondern ganz seriös per SMS geschickt. Tja, die gute Laune lassen sich die Herrschaften nicht verbieten. Ein ähnlicher Vorstoß der Kultusbehörde in Schleswig-Holstein gegen die schulische Nutzung sozialer Netze ging übrigens relativ lautlos vonstatten im letzten Herbst.